Der Professor. Raffaele Cutolo schuf die wohl größte kriminelle Organisation in der italienischen Geschichte, die Nuova Camorra Organizzata. Zu ihrer Glanzzeit 1980 zählte die NCO nach Schätzung der Polizei 7000 Mitglieder. Ihr Anführer entging der gerechten Strafe mit einer Regelmäßigkeit, die sogar für italienische Verhältnisse schockierend war. Seine Spezialität bestand darin, sich psychiatrische Gutachten zu besorgen, die ihm jegliche Verantwortung für sein Tun absprachen. Über der Stadt Ottaviano an den nordöstlichen Hängen des Vesuvs, wo der NCO-Boss aufgewachsen war, stand der baufällige Palazzo de' Medici. Er hatte Räume für jeden Tag des Jahres. Cutolo kaufte ihn 1980 über eine Tarnfirma und machte ihn zur Hochburg seiner Organisation und zum grandiosen Symbol einer schnellen, brutalen und erfolgreichen kriminellen Karriere, die beispiellos war in den Annalen des organisierten Verbrechens in Italien. Und das Erstaunlichste daran ist, dass Raffaele Cutolo fast alles vom Gefängnis aus bewerkstelligte. 1963, im Alter von 21 Jahren, war Cutolo zu 24 Jahren Haft verurteilt worden, weil er aus purer Bösartigkeit einen Mann erschossen hatte. 1970, während das Urteil des obersten Gerichtshofs ausstand, kam Cutolo frei und konnte flüchten. Er wurde zu einem Unterboss der Camorra, erpresste Schutzgeld und handelte mit Kokain. Nach einer Schießerei mit den Carabinieri im März des darauffolgenden Jahres wurde er erneut festgenommen und in die verrufene Strafvollzugsanstalt Poggio Reale gesteckt. 1977 besaß er ausreichend Macht, um sich in die gemütlichere Umgebung der staatlichen Nervenheilanstalt in Aversa verlegen zu lassen, nicht weit von Neapel. Im Februar 1978 sprengten seine Männer mit TNT ein Loch in die Mauer und er kletterte über den Schutt in die Freiheit. 1981 besagte ein Urteil des Berufungsgerichts, dass ihm aufgrund seiner psychischen Störung die Flucht nicht zur Last gelegt werden konnte. Cutolo selbst sagte, ich bin nicht geflüchtet, ich bin gegangen, wenn auch ein wenig geräuschvoll. Nach seiner erneuten Festnahme kam Cutolo nicht mehr frei. So hatte er, abgesehen von zwei kürzeren Zeitspannen auf der Flucht, sein gesamtes Erwachsenenleben hinter Gittern zugebracht. Cutolo perfektionierte gewissermaßen die Methoden, die schon im frühen 19. Jahrhundert von der Gefängniskamorra angewandt worden waren. Er spezialisierte sich darin, einzelne Jugendliche unter seine Fittiche zu nehmen, die keiner Gang angehörten. Sobald die jungen Männer wieder frei waren, gaben sie einen Teil ihrer Einnahmen an Cutolo ab, damit er andere Gefangene unterstützen konnte. So begann der Kreislauf von Abgaben und Gefälligkeiten, der die NCO zusammenschweißte. Die NCO handelte mit Drogen, klaute Lastwagen, betrog die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft um landwirtschaftliche Subventionen und ergatterte staatliche Bauprojekte. Doch auch für die NCO, wie für die sizilianische Mafia und die alte Camorra, war die Erpressung die größte Quelle ihrer Macht. Cutolos Schutzgelder wurden von zuverlässigen Leutnants eingetrieben, einschließlich seiner großen Schwester Rosetta. Es steht so gut wie fest, dass er während seines Gefängnisaufenthalts ein Mitglied der 'Ndrangheta geworden war. Für seine Männer war er der Professor. Zum einen, weil er sich in der Gefängnisbibliothek Bücher über die Geschichte der Camorra auslieh, zum anderen, weil er für seine Bewunderer Gedichte und kurze Gedanken über das Leben, die Liebe und die Omertà verfasste. 1980 veröffentlichte er seine Notizen unter dem Titel »Gedichte und Gedanken«. Das Buch wurde von der Polizei beschlagnahmt und sein Besitz unter Strafe gestellt. Cutolo stellt die NCO als eine Bruderschaft der Geknechteten dar, die gegen die Anfechtungen einer feindseligen Welt fest zusammensteht. Sie ist eine Gruppe von Freunden. Und war die Freundschaft bedroht, musste der Tod zum besten Freund werden. Am 1. April 1982 entdeckten Carabinieri in Ottaviano, das einige hundert Meter von Cutolos Schloss entfernt, Freund Tod eine solche Saat ausgebracht hatte. Die Leiche lag im Kofferraum eines gestohlenen Wagens. Der Kopf fand sich auf dem Vordersitz. Das Opfer, Professor Aldo Semerari, hatte als Gerichtspsychologe seine Expertenmeinung zur geistigen Gesundheit Raffaele Cutolos lautstark kundgetan. Als Agitator der extremen Rechten, der über Verbindungen zum italienischen Geheimdienst verfügte, hatte Semerari mehrere kriminelle Organisationen für seine faschistischen Ideen zu gewinnen versucht. Doch am Ende gelang ihm nur ein simpler Tauschhandel. Die Gangster profitierten von seinen psychiatrischen Gutachten und als Gegenleistung wurden Semeraris Freunde mit Waffen versorgt. Doch der Psychiater war unbesonnen genug, denselben Handel nicht nur mit Raffaele Cutolo einzugehen, sondern auch mit dessen Rivalen, der Camorra. Als man seine kopflose Leiche in Ottaviano fand, war nicht klar, wer ihn für sein doppeltes Spiel bestraft hatte. Der Fall Semerari verlieh Ottaviano den Ruf einer Stadt, in der die Köpfe fliegen. 10 Männer fanden dort in den ersten 5 Monaten des Jahres 1982 den Tod. Journalisten kamen in Scharen, um das Unbehagen zu diagnostizieren. Doch nur einer, ein junger Mailänder Schriftsteller namens Luca Rossi, besaß die nötige Geduld, um zu ergründen, mit welcher Inbrunst die in Gedichte und Gedanken entwickelten Ideen von vielen Einheimischen aufgesogen worden waren. Der Konjunkturrückgang Mitte der 70er Jahre schwemmte tausende junger Männer auf den kriminellen Arbeitsmarkt. Während Cutolos Herrschaft wies die Region Kampanien die größte Anzahl straffälliger Jugendlicher im Land auf. Diese künftigen Camorristi waren arm, stammten aus prekären Familienverhältnissen und kamen früh mit Gewalt in Berührung. Wurden diese Jugendlichen dann offiziell rekrutiert und erhielten die aus 5 Punkten bestehenden Insignien der NCO um den rechten Daumenansatz tätowiert, brachten sie Freund Tod eine erschütternde Gleichgültigkeit entgegen.